Dioxin im Butterbrot. Macht Vater, Kind und Mutter tot. Muttermilch mit DDT schützt Kinder nicht vor Läus und Föhn. Trinkwasser mit viel Nitrat und Kinderchen die Hirnchen platt. Ja, war fantastisch. Also zum letzten Mal. Aber jetzt reicht. Na immer das Manne, okay. Samstags Rock'n'Roll. Manne! Weg 7! Mal Solo. Ich muss ja mal hemmen. Ja. Ich muss bei Katzvieh rangehen. Ach Gott, oh Gott. Ich krieg Krach mit dem Vater. Oh je. Weißt du, wie die sind, ne? Über den Samstag so, Menschen. Ja, wie das so abgeht. Okay, sing mal dort drüber ein Lied. Heute ist ja noch Samstag. Noch? Oder? Noch. Machen wir Samstags Rock'n'Roll.